Erster Apollos war in Korinth. Paulus reiste durch das Land. Er kam nach Ephesus und traf dort einige Jünger. Zweiter Paulus fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? Sie sagten, nein. Wir haben nicht gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dritter Paulus fragte, wofür wurdet ihr getauft? Sie sagten, wir wurden mit der Taufe von Johannes getauft. Vierter Paulus sagte, Johannes taufte die Menschen zur Umkehr. Er sagte den Leuten, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommt. Das ist Jesus. Fünfter, als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus taufen. Sechster Paulus legte ihnen die Hände auf. Der Heilige Geist kam über sie. Sie sprachen in anderen Sprachen und sagten die Zukunft voraus. Siebter, es waren ungefähr 12 Männer. Achter Paulus ging in die Synagoge. 3 Monate lang sprach er dort öffentlich. Er erklärte den Leuten das Reich Gottes. Neunter, einige Leute wurden aber stur und glaubten nicht. Sie sprachen schlecht über die Lehre vor dem Volk. Paulus trennte sich von ihnen. Er lehrte die Jünger täglich in der Schule des Tyrannus. Zehnter, das dauerte 2 Jahre lang. So hörten alle Menschen in Asia das Wort des Herrn. Das waren Juden und Griechen. Elfter, Gott tat auch besondere Wunder durch Paulus. Zwölfter, Mann brachte Tücher von Paulus zu kranken Menschen. Damit wurden die Kranken geheilt. Auch böse Geister verließen die Menschen. 13. Einige jüdische Beschwörer reisten herum. Sie versuchten, den Namen Jesu zu benutzen. Sie sagten zu Menschen mit bösen Geistern, ich befehle dir bei dem Jesus, den Paulus verkündet. 14. Die Söhne eines jüdischen Oberpriesters namens Skoyas machten das auch. Sie trieben solche Beschwörungen. 15. Der böse Geist antwortete ihnen, Jesus kenne ich. Paulus kenne ich auch. Aber wer seid ihr? 16. Der Mann mit dem bösen Geist sprang auf sie los. Er packte beide und war sehr stark. Sie flohen nackt und verletzt aus dem Haus. 17. Alle Juden und Griechen in Ephesus erfuhren davon. Alle bekamen große Angst. Der Name von Jesus wurde sehr geehrt. 18. Viele, die gläubig wurden, kamen. Sie bekannten und erzählten, was sie getan hatten. 19. Viele, die Zauberei gemacht hatten, brachten ihre Bücher. Sie verbrannten sie vor allen Leuten. Der Wert der Bücher war 50.000 Drachmen. 20. So verbreitete sich das Wort des Herrn. Es wurde immer stärker. 21. Nach diesen Ereignissen plante Paulus eine Reise. Er wollte durch Makedonien und Achaia nach Jerusalem gehen. Er sagte, wenn ich dort war, muss ich auch Rom besuchen. 22. Er schickte 2 Helfer nach Makedonien, Timotheus und Erastus. Paulus selbst blieb noch eine Weile in Asia. 23. Um diese Zeit gab es große Unruhen wegen der Lehre. 24. Ein Silberschmied hieß Demetrius. Er machte kleine silberne Tempel der Artemis. Er gab vielen Künstlern Arbeit und Geld. 25. Er rief die Künstler und Arbeiter zusammen. Er sagte, Männer, ihr wisst, dass wir durch diese Arbeit reich sind. 26. Ihr seht und hört, was Paulus tut. Er hat viele Leute in Ephesus und ganz Asia überzeugt. Er sagt, Götter, die Menschen machen, sind keine echten Götter. 27. Unsere Arbeit wird bald nichts mehr wert sein. Auch der Tempel der großen Göttin Artemis ist in Gefahr. Man wird sie nicht mehr ehren, obwohl ganz Asia und die Welt sie verehren. 28. Als sie das hörten, wurden sie sehr wütend. Sie riefen laut, groß ist die Artemis von Ephesus. 29. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Alle rannten zusammen ins Theater. Sie zerrten Gaius und Aristarchus mit sich. Diese Männer waren aus Makedonien und reisten mit Paulus. 30. Paulus wollte in die Volksversammlung gehen. Aber die Brüder ließen ihn nicht. 31. Einige wichtige Leute aus Asia waren Freunde von Paulus. Sie schickten ihm eine Nachricht. Sie sagten, er soll nicht ins Theater gehen. 32. Alle schrien durcheinander. Die Versammlung war nur ein großer Auflauf. Die meisten wussten nicht, warum sie da waren. 33. Mann holte Alexander aus der Menge. Die Juden hatten ihn geschickt. Alexander winkte mit der Hand. Er wollte eine Rede vor dem Volk halten. 34. Als sie merkten, dass er ein Jude war, schrien alle. 2 Stunden lang riefen sie, groß ist die Artemis von Ephesus. 35. Der Stadtschreiber beruhigte die Leute. Er sagte, Männer von Ephesus, jeder weiß, dass Ephesus dient der großen Artemis und ihrem Bild. Das Bild ist vom Himmel gefallen. 36. Das ist klar und niemand kann es leugnen. Darum sollt ihr ruhig bleiben und nichts Übereiltes tun. 37. Ihr habt diese Männer hergebracht. Aber sie haben den Tempel nicht ausgeraubt. Sie haben auch nicht schlecht über eure Göttin gesprochen. 38. Wenn Demetrius und seine Künstler ein Problem haben, dann gibt es Gerichte und Richter. Sie sollen sich dort gegenseitig verklagen. 39. Wenn ihr andere Anliegen habt, dann könnt ihr sie in der offiziellen Versammlung klären. 40. Heute könnte man uns wegen Aufruhr anklagen. Wir haben keinen Grund für diesen Auflauf. Mit diesen Worten schickte er die Versammlung nach Hause.